Flüsterstimmen, spacige Echo-Effekte und ab und zu auch ein paar rückwärts abgespielte Klänge. Für mich klingen Hip-Hop-Nummern wie diese ziemlich psychedelisch. Die Beats haben sich geändert seit der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Gitarren sind nicht mehr Instrument Nummer 1, stattdessen ist der Plattenspieler selber Musikinstrument geworden. Und was die Scratcher dieser Crew hier als rhythmisches Untergrundding hinlegen, das kann ganz schön schwindlig machen. Die Soundschnipsel wabern mit Echo rechts und links wie ein Boot bei hohem Seegang und das häufige Stop and Go der Rhythmen trägt das Seinige zur Desorientierung der Hörer und Hörerinnen bei. Eine spannende Sache. Zu hören war gerade das Intro und ein weiterer Track vom ersten Longplayer der Vaxxolutionists. Er heißt The Smart Blip Experience und die Musik darauf wurde 1998 und 1999 produziert. Vaxxolutionists nennt sich das Team zu übersetzen etwa mit Vinylrevolutionäre. Ins Deutsche lässt sich das Wortspiel nicht so recht übertragen. Die Vaxxolutionists kommen aus Österreich und sind drei Herren und eine Frau plus Gastmusiker. Bei der nächsten Band verrät schon ihr Name, dass es da auch um psychedelische Musik geht. Hier sind A- und B-Seite einer 7-Inch-Single aus dem Jahr 1970. Der psychedelische Faktor lässt vielleicht eine Weile auf sich warten, aber dann... Und die kleine Pause, gleich zwischen dem Ende der A-Seite und dem Instrumental der B-Seite, ist kein Senderausfall und der harte Schnitt zu Beginn der B-Seite ist damals genau so auf Platte gepresst worden.